13. Traube. Äuwe. Zitrone. O limão. Banane. A banana. Birne. A pera. Pflaume. A ameixa. Verkäufer. O vendedor. Was kosten die Äpfel? A como são as maçãs? Was kostet die Melone? A como é o melão? Billig. Barato. Teurer. Mais caro. Cent. O cêntimo. Ich werde mitnehmen. Vou levar. Wie viel macht das? Quanto é? Rufen. Chamar. Mein. O meu. Ehemann. O marido. Bezahlen. Pagar. So ein Mist. Que chatice.